was einen Popanscheiß von dir mitzumachen! So, Volker, du willst mir erzählen, ich habe keine Ahnung? Dann, also hast du jetzt eine Umsatzsteuernummer oder nicht? Ich veranstalte keine Sitzung. Du machst ein Angebot einer Partei über eine Veranstaltung. Du privat und du benutzt die Ressourcen einer Partei und du benutzt auch die E-Mail-Adresse einer Partei. Du hast klipp und klar geschrieben, das ist ein privates Angebot von mir. Es ist ein privates Angebot von mir an den Vorstand der Piratenpartei NRW, ein Vorschlag, das hier zu machen. Und nicht kommerziell, sondern im Endeffekt ist Veranstalter der Vorstand der Piratenpartei NRW. Das solltet ihr vielleicht mal begreifen. Volker, du hast keine Ahnung, auf was du dich einlässt. Du hast nicht den Hauch einer Ahnung, was du damit... Du hast anscheinend wohl nie irgendwas mit dem Finanzamt zu tun gehabt. Nee, und du hast auch null Ahnung davon, wie die Piraten arbeiten. Du ziehst hier seit September deine Ego-Show ab. Ich bin hier im September in den Kreis gekommen, da gab's hier einen Stammtisch, da warst du der Oberhäuptling. Und seitdem bekämpfst du mich, weil du jetzt nicht mehr der Oberhäuptling bist. Guck doch mal bitte ins Mailinglistenarchiv, Volker. Du hast hier die Leute reihenweise weggemobbt. Du hast dich so widerwärtig benommen auf der Mailingliste. Ich muss gar nicht aufzählen, wer da alles dabei ist. Weißt du, du machst alles, was du kannst, um die Piraten im Rhein-Erft-Kreis kaputt zu machen, weil du einfach nur dein Ego hier durchbringen willst. Es gibt keine Götter neben dir hier. So, und wer dir nicht passt, der wird so lange bekämpft und hintergangen und hinter dem seinem Rücken werden Telefonlisten gemacht, was er für ein arbeitsloser Penner ist, ne? Da kannst du dich noch dran erinnern, wie du das Albert gesagt hast, dass ich ein arbeitsloser Penner bin. Und diese Telefonketten gehen heute noch immer so weiter. Du kannst super gut hintenrum. Du kannst deine Mittelmäßigkeit hinter Protokollen und blöden Satzungen verstecken. Mehr hast du nämlich nicht drauf, als andere Leute wegzumobben und andere Leute gegen andere aufzuhetzen. Zu deiner Information. Zu meiner Information. Ich brauche keine Informationen mehr von dir, Volker. Es ist mir scheißegal, ob du gerade aufnimmst oder nicht. Ich habe keinen Bock mehr hier auf diese Scheiße. Ich habe mich jetzt... wirklich seit September am Riemen gerissen. Ich habe dauernd gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Aber du hetzt immer weiter. Du kannst nicht nachlassen. Es muss sein, dass dieser dreckige Halbgrieche, dieser studierte Schnösel abhaut, damit du endlich die Sonne für dich hast. Du verstehst nichts. Du verstehst nicht das Geringste von den Piraten. Vielleicht solltest du mal ein bisschen üben. Nee, ich muss nicht mehr üben. Ich hab jetzt seit September geübt, Typ. Was soll er üben? Jedenfalls bin ich also vom Vorstand gebeten worden, das Angebot, was ich von der Stadt Pullheim reingeholt habe, schnellstens an den Vorstand zu schicken, weil es Lügner, nämlich äußerst... Lügner, du bist nicht vom Vorstand gebeten worden. Ich hab mit dem Vorstand schon geredet. Du hast dem Vorstand das selber angeboten, und zwar im Namen der Crew Pullheim, ohne dass die Crew Pullheim dazu eine Abstimmung hatte. Du bist so ein Lügner, du lügst, wie es dir passt, damit alle anderen schlecht aussehen, außer Volker Neubart. Sauf nicht so viel. Du solltest vielleicht mal ins Protokoll stehen, da steht drin, dass der Ömer und ich mich drum kümmern sollen. Genau, der Ömer und euch... kommunizieren das, ihr klärt das ab. Gestern Abend war ich beim KV Köln. Da hat Ömer denen auch ins Gesicht gelogen. Das wäre schon abgestimmt und abgeschlossen. So, und morgen wären die Dürner dran gewesen. Wann hätten wir das denn erfahren? Aus der Zeitung? Der Landesvorstand war auch schon informiert darüber, Volker. Weißt du eigentlich, was du dir anmaßt? Die Satzungen, auf die du dich dauernd berufst, um andere Leute fertig zu machen, auf die scheißt du jeden Tag. Wenn es dir passt, das machst du dir zunutze, um andere klein zu machen. Ich glaube, du siehst alles irgendwie ein bisschen durch eine... Nee, ich sehe nicht alles. Durch eine besoffene Brille oder... Ich muss mir jetzt seit September diesen Mist anhören. Pass ja auf, Freund. Durch eine besoffene Brille, so. Ja, so, und hör gefälligst auf, über mich zu lästern, sonst hast du mich vor der Tür stehen. Ich will nie wieder hören, dass du über mich erzählst, ich wäre ein arbeitsloser Penner, der sich hier irgendwas aneignen will. Nie wieder. Ich habe keinen Bock, meine Talente und meinen Enthusiasmus und meinen Idealismus von einem alten, bösartigen Mann kaputt machen zu lassen. Ach, Janis. Such dir ein Hobby. Ich hab ein Hobby und das ziehe ich auch genau, durch. Ja, genau, andere Menschen fertig machen, das ist dein Hobby, damit du dich als was Besseres fühlen kannst, Volker. So ist es nämlich, das ist das erste Mal, dass ich seit September ausraste. So, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich kann es nicht mehr ertragen, was du hier abziehst. Du machst kaputt, was wir hier seit September aufgebaut haben. So, und du aßt dich daran. Sag mal, schämst du dich nicht mal ein bisschen? Hast du einen Hauch die Fähigkeit, mal über dich selbst und das, was du sagst und tust, zu reflektieren? Das habe ich nämlich noch nie von dir mitbekommen. Diese Fähigkeit geht mir ab. Du gehst hier rum und erzählst, du wärst so alt und hast dem Thorsten gesagt, er könnte dein Sohn sein und das wäre respektlos, was wir mir machen. Ich bin dir immer mit Respekt begegnet, Volker. Aber du pisst mir dauernd ins Gesicht. So, und das lässt du mich jeden Tag spüren. Mit allem, was du machst. Wo ist denn... Wirklich, ich halte es nicht mehr aus, was du hier abziehst. Du mobbst mich nach Strich und Faden. So, und wenn ich noch einmal eine schiefe Nummer von dir höre, sehen wir uns vorm Landesschiedsgericht wieder. Wo haben denn die Düren ihren Stammtisch morgen oder Freitag oder wann das auch immer gewesen sein soll? In Langerwehe, und da fahre ich auch hin. Nicht, dass dieses Arschloch nochmal über mich lästert. Vielleicht solltest du mal überlegen, was du von dir gibst. Jedenfalls wird ja, das Ding durchgezogen. Alle müssen überlegen, was sie von sich geben, nur du nicht. Du darfst sagen, was du willst, du darfst machen, was du willst. Du darfst dem Adi, der sich hier wirklich den Arsch aufgerissen hat, sagen, dass er gefälligst die Partei wechseln soll. Das darfst du dir alles rausnehmen. Nur wir dürfen es nicht sagen, weil du eine höhere Lebensform bist, Volker. Krieg dein Ego in den Griff. Du weißt doch, ich schwebe über der Welt. Nö, ich weiß doch. Weißt du, diese Stimme liebe ich ja so total bei dir. Und du hast immer das letzte Wort. Und dann kannst du abends, wenn du volltrunken bist, weißt du, kannst dir gratulieren, dass du alle fertig gemacht hast und dass du noch immer da bist, ne? Also, ich bin seltener volltrunken. Die Frage ist, wer will das letzte Wort haben? Wo ist denn die Langerwehe? Der Stammtisch. Ich suche dir die Seite raus. Ich finde schon mit Google, mach dir nicht mehr. Diese Scheiße hier, ey, der macht alles kaputt, was wir aufgebaut haben. Och, ihr solltet vielleicht, oder solltest vielleicht mal ein bisschen ruhiger Ach, werden. Ach, sollte vielleicht mal. Du, Volker, ich habe keinen Bock mehr, mir von dir zu sagen, was ich vielleicht sollte, weil das muss ich mir jetzt schon länger anhören und ich habe von dir noch nie einen guten Vorschlag bekommen, Volker. Ja, ist denn der Vorschlag in Pullheim den Landespartei dazu machen kein guter Vorschlag? Das ist ein super Vorschlag. Und wenn einer von euch einmal vorher mit mir geredet hätte, hätten wir das zusammen wunderbar durchgezogen. Aber ihr könnt das vorher nicht kommunizieren. Das geht nicht. Da ist eure Persönlichkeitsstruktur nicht in der Lage zu. Also entschuldige bitte, das wir schafft haben... ihr nicht, weil ihr euch benehmt wie Sechsjährige. Ihr seid wie Sechsjährige, um ehrlich zu sein. Wie sechsjährige kleine Jungs. Das habe ich gestern bei Ömer erlebt, als ich schon zum, ich weiß nicht wie vielten Mal, echt nett versucht habe, mit ihm zu reden. So, und der Typ abgehauen ist wie ein kleiner brüllender Junge. So, und ich rede jetzt auch schon seit September auf dich ein. Wie die Piraten funktionieren, dass man das Netzwerk orientiert macht, dass man nett zueinander ist, dass man sich auf Augenhöhe miteinander begegnet. Aber das kommt alles bei dir nicht an, weil du es nicht willst. Du denkst dir dann, ach, der dicke Idiot soll sich einen sonst was machen und mich in Ruhe lassen. Ich bin über 60 Jahre alt, der kann mir nicht sagen, ich mach meinen Scheiß weiter. Das ist nämlich der Punkt. Du denkst dir, wenn ich dir was sage, Arschloch, geh weg. So, und halt mich bitte nicht für dumm, dass ich das nicht erklären würde. Das, was du sagst, wenn du mich anlächelst und mir sonst was erzählst, und das, was du tust, sind zwei fundamental unterschiedliche Dinge. So, und da brauchst du mir jetzt auch nichts zu heucheln von wegen, oh Janis, tu doch mal, ich hab mal einen Vorschlag für dich. Nee, das höre ich mir nicht mehr an. Das höre ich mir jetzt seit September an. So, und weißt du was, Volker, ich find's ja auch lustig, dass du dich zu nichts mehr zur Wahl stellst. Du hast dich hier im Kreis einmal zur Wahl gestellt, da hast du eine Packung bekommen mit 15-1 Gegenstimmen. So, und ich hab, weißt du, hast du dir einfach mal überlegt, wieso dich alle Menschen hier hassen? Hast du dir mal wirklich Gedanken darüber gemacht, wie du auf andere wirkst, wie deine Art mit Menschen umzugehen auf andere wirkt? Nee. Weil es dir scheißegal ist, wie du auf andere Menschen wirkst, weil dir andere Menschen scheißegal sind. Das ist dein fundamentales Problem. So, und deswegen wird auf Teufel komm raus gelästert. Bei Milo, bei Ömer, bei Jochen. bis die alle so richtig aufgehetzt sind. Und damit sich das alles nicht aufklärt, damit die nicht mitbekommen könnten, dass Jannis vielleicht doch jemand ist, mit dem man Politik machen kann, wird die Kuh Pulheim abgeschottet. Das ist das Prinzip Teile und Herrsche. Der Jannis da draußen ist doof und wenn ihr den einlädt, dann reißt er sich hier alles unter den Nagel. So einfach. Und das wird den Leuten so lange eingehämmert, bis es alle glauben. Und da glaubst du wirklich dran? Nö, das glaube ich nicht, das weiß ich. Haben mir genug Leute gesagt, wie du über mich herziehst und wie du dir das Maximumsmaul über mich zerreißt. Glaub ja nicht, dass du so eine Autorität bist, dass wenn du die Leute anrufst den ganzen Tag, weißt du, deine Telefonkette machst, deine übliche, dass die nicht auch mal auf die Idee kommen, bei mir nachzufragen, ob das alles stimmt. Also Volker, du zerreißt dir seit September systematisch das Maul über mich. So, und da kannst du jetzt auch mal zustehen. So, das weiß inzwischen jeder. Jeder hat von dir schon mal die Mail bekommen. Jeder hat von dir schon mal einen Telefonanruf bekommen. Und eines der Hauptthemen in deinen Telefonaten und E-Mails ist nun mal der blöde Jannis. Und ich weiß nicht, was ich gemacht habe, dass ich diesen Hass auf mich ziehe. Ich habe, um ehrlich zu sein, dir ein Forum gegeben in den vergangenen Monaten, weil ich habe mir den Arsch für die Piraten aufgerissen hier, dass du jetzt rumstenkern kannst und zu einem Landesparteitag einladen kannst. Herzlichen Glückwunsch, Volker. Ich glaube, Jannis, du nimmst dich viel zu wichtig. Das freut mich, dass ich mich jetzt auch mal wichtig nehmen darf, weil sonst bist du ja hier der Star. Dann frage ich mich allerdings auch, wenn ich mich gerade zu wichtig nehme, wieso ich so ein zentrales Thema in den ganzen Gesprächen bist, die du hinter meinem Rücken führst. Aber wenn offensichtlich scheine ich was zu haben, was dich attraktiv für mich macht. Also ich weiß nicht, warum der Rhein-Erft-Kreis sich darüber aufregt, wenn die Crew einen Landesparteitag ausrichten will oder auch nicht. Das weißt du wirklich nicht. Das ist nicht dein Ernst, Volker. Das weißt du wirklich nicht. Nee, das kann der gar nicht wissen. Das ist er nicht in der Lage zu verstehen. Soll das ein Witz sein? Wir waren doch letzte Woche mit auf dem Stammtisch. Ja, aber trotzdem ist es doch erstmal... Nee, nix ja, aber trotzdem. Hallo, Transparenz, Nachverfolgbarkeit. Das kommuniziert man erstmal mit anderen. So einfach ist das. Ihr könnt so viele Parteitage ausrichten, wie ihr wollt, aber was soll der Scheiß, das Ganze hinterm Rücken zu machen? Hallo, Rhein-Erft-Kreis. Das bedeutet nicht nur Pulheim. Wir saßen doch am Tisch und ich bin nicht der Einzige, der jetzt auf einmal dumm aus der Wäsche guckt und sich fragt, was soll das? Auch Thorsten hat eine Mail geschickt mit Fragen, die natürlich nach wie vor unbeantwortet ist, wie man dazu kommt, das bitte zu machen. Und dann kommt als nächstes und auch nur über die Mailingliste Pulheim, das ist jetzt die Crew Pulheim wurde von mir aus dem Angebot entfernt, der Antrag kommt jetzt allein von mir. Ha, ha, ha. Also das ist eine Geschichte, die erstmal crew-intern war. Nein, es gibt kein crew-intern. Schon das ist falsch. Es gibt kein intern. Es gibt kein intern. Das ist falsch, Volker. Intern kannst du haben bei der CDU oder SPD. Bei den Piraten gibt es kein intern. Bei Volker also, Neubert gibt es intern. Wenn die Crew Pulheim erstmal in Beratungssachen ist, dann ist das crew-intern. Natürlich kann jeder mitzuhören. Es gibt kein crew-intern und es gibt auch keine Beratungssachen. Wenn es Beratungssachen gäbe, dann kommuniziert man die vorher. Hallo? Und das war keine Beratungssache. Ihr seid zum Landesvorstand gelaufen, um dem zu erklären, dass die Crew Pulheim anbietet, einen Landesparteitag auszurichten. Ihr habt das verkauft als beschlossene Sache, obwohl es überhaupt nicht beschlossen war, obwohl es mit niemandem abgeredet war. Aber ihr habt euch gedacht, wir müssen uns schnell auf den Zug raufwerfen. Am Ende kommt noch jemand und denkt, er könnte das mitorganisieren hier. Hallo, eine Mail an den Vorstand, die sollen sich die Mailingliste von Pulheim und Rhein-Erft-Kreis anschauen. Eine Mail und die Sache ist im Arsch. Ist dir das nicht klar? Nee, die Sache ist nein, nicht klar. Nein, das ist dir nicht die klar. Die Sache ist jetzt ist dir schon das nicht im Arsch, klar, Volker? Volker. Ist dir das nicht klar, Volker, dass du in deinem kleinen Pulheim jetzt den gesamten Rhein-Erft-Kreis, alle Leute, die Flyer verteilt haben, die sich die Beine in den Bauch gestanden haben mit Infoständen, mit sonst irgendwas, dass du die jetzt alle schlicht und einfach Scheiße ins Gesicht wischst? Ist dir das nicht klar damit? Also anscheinend habt ihr die Informationen vom Landesvorstand alle nicht richtig verstanden. Ich habe... Oh, erklär sie doch. Verstehst du, wir sind andauernd doof, Volker. Das ist die einzige Essenz in Diskussionen, die man mit dir führt, ist die einzige Essenz, dass die anderen alle doof sind. Die ganze Welt kann dir erklären, dass du Unrecht hast. Die ganze Welt kann dir erklären, dass du einen schlechten Stil drauf hast. Es geht nur darum, am Ende ist immer dein letztes Wort, ihr habt es nicht verstanden. Sag mal, reizt du das nicht? Gehst du einfach davon aus, dass du per se Recht hast? Bist du nicht in der Lage, einen Fehler einzugestehen, wenn du ihn gemacht hast? Selbst wenn dir jeder sagt, dass es so ist, wenn du mich dazu kriegst, auszurasten? Das ist ja eine leichte Übung. Nee, das ist keine leichte Übung. Das ist gerade das erste Mal, dass du es mitkriegst, Volker. Lüg nicht schon wieder rum, um dir die Welt zu machen, dass du wieder Recht hast. Ach, weißt du, der Vorstand hat darum gebeten, dass... Nein, der Vorstand hat nicht darum gebeten. Ich sage es dir nochmal, der Vorstand hat nicht darum gebeten. Ich habe mit dem Vorstand gesprochen. Hör auf zu lügen, Volker. Oder glaubst du das wirklich? Bist du der Überzeugung, der Vorstand hat bei dir angerufen, um dich darum zu beten, dass er den Kreisparteitag in Pohlheim veranstalten darf? Kannst träumst du vielleicht mir das echt so zurecht? Lass ihn mal ausreden. Der Vorstand hat per Beschlüssen und so weiter... Beschlüssen, Mail, Anruf, wie genau bitte? Per Pets, per Mailing und so weiter gebeten, Hallen zu benennen, die für Landesparteitage geeignet sind. Und zwar öffentlich darum gebeten. Und das, was ich gemacht habe... Ob jetzt mit Crew oder ohne Crew, wird sich ganz in Kürze entscheiden, ist dem Vorstand eine Halle zu benennen, die für einen Landesparteitag geeignet ist. Punkt, aus, Ende. So. Hallo Volker, Jorgo ist hier, der Vater von Janis. Ich habe mich bis jetzt also in keine solche Diskussionen beteiligt, ja. Aber ich habe eure Protokoll vom 2. August gelesen. Und da drinnen steht also nicht, der Vorstand hat nachgefragt, sondern in eurem Protokoll steht, hast du protokolliert, Gegenzeichen lassen, wir, die Pulheimer, wollen den Vorschlag machen, wir, die Pulheimer, den Landesparteitag 2013-1 bei uns abzuhalten. Also wenn du jetzt sagst, der Vorstand ist zu euch gekommen, entweder habt ihr bei euch im Protokoll nicht ordentlich geschrieben, und da hat der Janis recht, wenn du sagst, heute lügst. Ja? Also ich denke, lass uns Rhein-Erft-Kreis-Piraten nicht lächerlich machen in der Partei. Es kann doch nicht angehen, dass wir eine Kreismitgliederversammlung haben und dann die Nachricht bekommen, dass Alexandra Reins behauptet hat, in Rhein-Erft-Kreis ist alles durcheinander. Und dieses, stimmt. Und das alles durcheinander ist, ja, reduziert mit Sicherheit aus Diskussionen und Informationen, was der Alexander hatte, mit Leuten aus dem Nervkreis. Da ich allerdings mit dem Landesvorstand bis heute kein Wort ausgewechselt habe und ich gucke also, dass in Rhein-Nervkreis das Ganze läuft, so, das kann nicht von mir sein. Und ich garantiere dir, weil ich kenne, dass wir wohnen unter einem Dach, das kann auch nicht von Janis sein. Also diese Informationen sind aus einer ganz anderen Ecke gekommen. Und da auf der Kreismitgliederversammlung von dir und der Dietrich, der neben dir saß, diese Bemerkung gekommen ist, dann vermute ich auch, dass das Ganze aus dieser Ecke kommt. Also es sieht so aus, dass du, Volker, nicht nur einmal in der Richtung, also ich weiß nicht aus welchem Grund, was gemacht hast. Ich habe keine Beweise, will ich auch keine Beweise. Wir diskutieren jetzt unter Piraten. Und weißt du, ich bin Pirat, ich habe Angst vor nichts, weißt du? Und da musst du es auch lernen irgendwann. Piraten, die haben Angst vor nichts. So, die gehen in eine öffentliche Diskussion mit ihren Kollegen und die unterhalten sich. Und du stellst dich in der Hecke und du spielst die ganze Zeit den Heckenstutzen. Das ist scheiße, Mann. Wir sind gleich alt, wir in unserem Alter, wir 68er, haben wir es nötig, so zu arbeiten? Als Heckenschütze, schämst du dich nicht? Also vielleicht nochmal zum Richtigstellen. Der Landesvorstand ist natürlich nicht nach Pulheim gekommen, natürlich nicht zu einer Crew-Sitzung, sondern er hat diesen Wunsch, das Lokal respektive Säle gesucht werden sollen und dem Vorstand mitgeteilt worden, öffentlich in Pets, in Mails und so weiter geschrieben. Und auch eine dieser öffentlichen Nachrichten habe ich also auch gelesen und habe dementsprechend das Angebot gemacht. Und natürlich bin ich nicht Veranstalter. Natürlich ist das, wenn es nach Pulheim kommen sollte, eine Veranstaltung des Landesvorstandes, der auch für die Organisation zuständig ist. Und natürlich wird auch, wenn es soweit sein sollte, der Rhein-Erb-Kreis eingebunden. Natürlich. Das will ich sehen. Ja, und wieso? Aber ich soll dann euch unterstützen, dass der LPT hier hinkommt, weißt du, wo ich permanent von euch gedemütigt werde. Das ist Daumen hoch, Volker, wirklich. So, und mal ganz davon abgesehen, wenn du von dieser Mail Kenntnis hattest, weißt du, wieso wurde das kein einziges Mal im Rhein-Erft-Kreis diskutiert? Wäre es dann nicht mal möglich gewesen zu schreiben, hier, der Landesverband sucht Orte, wo man sowas ausrichten kann. So, und ganz ehrlich, du kannst dich jetzt winden, wie du möchtest. Du wolltest ein weiteres Kapitel der Volker-Show abziehen hier, Volker. So einfach ist das. Ja, sollte es mir etwa gelungen sein? Aber Quatsch beiseite. Natürlich wird das im Vorstand beschlossen. Und wenn der Vorstand das beschließt, natürlich brauchst du da nicht mitzumachen, wie beim Piraten immer. Kann jeder, der bereit ist, mitzuarbeiten, an Sachen mitarbeiten. Wunderbar. Weißt du, du betest immer das Gebot der Piratenpartei runter, was dir in dieser Situation passt, damit alle anderen die Fresse halten. So, nächste Woche, wenn ich irgendwas mache, weißt du, dann wedelst du wieder mit der Satzung rum und erzählst dann praktischerweise vorher auf dem Stammtisch in Pulheim rum, ja, der AK Kommunal ist nicht satzungskonform, damit auch ja niemand zum AK Kommunal kommt. Da könnte man sich ja vernetzen und da könnte man auf die Idee kommen, dass Volker Neubert eine Menge Mist erzählt, wenn er so den ganzen Tag unterwegs ist. So einfach ist das. Also ich habe nie ein Wort dagegen gesagt, dass der AK Kommunal oder die AG Orga Du hast immer gesagt, das wäre nicht satzungskonform gegründet, bevor es auch nur ansatzweise erklärt wurde. So, und das ist mit allem, was ich mache, egal was ich mache. Du findest irgendwas, wo du es kaputt machen kannst. So, nur der Einzige, der absolute Handlungsfreiheit hat, der immer das Wort der Piratenpartei wie eine Monstranz vor sich herträgt, auf das er alles machen kann, was er will, das bist du. Nur die anderen dürfen nicht machen. So, also, um ehrlich zu sein, ich frage mich ganz ehrlich, wie lange ist es das noch wert? Wie lange ist es noch wert, wirklich hier daran zu glauben, dass man es schafft, ein Netzwerk von Menschen zu machen, die gemeinsam Politik machen? Volker, erklär mir doch mal eins bitte. Das wollte ich dich schon immer fragen. Was ist für dich Politik? Also erstmal ist für mich das Naheliegende, nämlich Pulheim. Und nee, Pulheim ist nicht Politik. Gib mir mal eine Definition von Politik. Hör mal, das interessiert mich in erster Linie. Genau, es interessiert Pulheim. Dich nicht, Volker. Du wüsstest auch überhaupt nicht, was du jetzt sagen solltest von wegen Politik, weil du keine Ahnung hast, was Politik ist. Du weißt nämlich nicht, was du hier machst. Das ist der Punkt. Du betreibst hier Selbstverwirklichung auf Kosten anderer. So einfach ist das. So, und man könnte dich jetzt sonst irgendwas fragen. Es käme nichts anderes dabei rum, als was mich interessiert, ist Pulheim. Genau. Dich interessiert Pulheim und dass dich da alle Leute kennen und dass ja niemand sonst vorbeikommt und dir in die Manege folgt. So, und dann arbeitet... Und worum, darf ich auch verstehst was du, wenn dich Pulheim interessiert, frage ich mich andauernd, wieso du permanent in die Angelegenheiten des Rhein-Erft-Kreises aufs Beste quertreibst. Als nächstes würde mich der Rhein-Erft-Kreis interessieren, wenn es da nicht ein paar Querulanten gäbe. Also habe ich meine Arbeit auf Landesebene verlegt und arbeite da in Arbeitskreisen des Landes mit. Nenn mir doch mal ein paar von den Querulanten, Volker. Sind wir die Querulanten? Thorsten, ich, Christian, All die Leute, die du weggemobbt hast, waren das die Querulanten? Wir haben hier uns den Arsch aufgerissen. So, bei jede Menge Aktivitäten, da habe ich dich kein einziges Mal beigesehen. Du willst nicht bei der AG Orga machen, du willst mitmachen, du willst nicht beim AK Kommunal mitmachen, du warst nicht beim Wahlkampf dabei, du warst bei einem scheiß Wahlstand dabei, du hast 12 Plakate aufgehangen. Wir haben uns hier den Arsch aufgerissen, damit du durch die Republik fahren kannst und sagen kannst, hier Rhein-Erft-Kreis. Also ich muss dich korrigieren, ich war auf keinem einzigen Wahlstand. Ich habe genau das, weil du dir gedacht hast, leck mich am Arsch, mit diesen Querulanten will ich nichts zu tun haben. Die lassen sollen mal schön die Arbeit machen und wir gucken dann mal, wie ich die später weggemobbt kriege. Ne? Och, Janis. Och, so Volker. Süß. Mensch, weißt du, ich habe mal in der Gerontopsychiatrie gearbeitet, 2 Jahre lang. Und das, ey, weißt du, deswegen habe ich vielleicht auch eine Menge Verständnis für dich. Ich kenne dieses, ach, ich kann nicht Unrecht haben, weil es nicht mehr durch meine Synapsen geht. Aber entschuldige mich mal gerade, ich gehe mal eben auf den Balkon eine Zigarette rauchen. Ade, tschüss. Echt, ey. Ja, ja. Kennt ihr dieses, das steuerlich mit dem nachbarschaftlichen, kennt ihr das, die steuerlichen Verwicklungen, wenn man jemanden einen Gefallen tut, so Stichwort nachbarschaftliche Hilfe? Keine Ahnung. Also es geht schlicht und einfach darum, dass bestimmte größere Projekte schlicht und einfach als Arbeit und somit steuerrechtlich angesehen werden müssen. Der Punkt ist einfach, ein Angebot zu unterbreiten für eine Veranstaltung dieser Größe ist längst und lange über das, was man einen Gefallen nennt, darüber hinaus. Und meine Oma sagte, es gibt zwei ganz schlimme Verbrechen, die man begehen kann. Das erste Verbrechen ist, einen Menschen umzubringen, und das zweite ist, den Staat versuchen zu bescheißen. Whatever. Ja, nee, damit meine ich einfach nur, dass Volker hat es ja so geschrieben, der hat tatsächlich keine Ahnung, auf was er sich da steuerlich einlässt. Ach, Volker hat von einer Menge Sachen keine Ahnung. Und tut so, als hätte er Ahnung davon. Hallo Fotis. Namens Fotis. Ja, sofort. Guten Abend, ich wollte nur mal gucken, ob hier gearbeitet wird. Das wird es. Heftigst. Leute, ich versuche jetzt so langsam mal zu verstehen, was hinter dieser ganzen Geschichte gesteckt hat. Ich klinge mich mal aus. Ich muss mal früh raus. Dann hoffe ich, dass das ein gutes Ende findet. Also, jo. Tschüss. Ich bin jetzt auch wieder weg. Ich fahre nach Hause. Ich sitze nämlich noch im Büro. Fotis, ich hab einen Griechenblog gefunden und die Diskussion gestern oder vorletzte Nacht hier kurz vor der Landung von Curiosity, von wegen Gutmenschen und Zusammenbruch und alles. Du erinnerst dich? Nein. Gut, okay, alles klar, dann hat sich das erledigt. Jedenfalls wollte ich sagen, du hast ja den Einwurf gemacht, so ihr Gutmenschen solltet nicht so naiv sein. Und die letzten Zahlen aus Griechenland bezüglich Kriminalität belegen genau das auch. Es konnten ja einige Studierte nicht glauben, wie der Mensch tatsächlich so ist. Oder diese ganzen studierten virtuellen Blondinen, die meinten, sie kennen ja einen Bauernhof. Ja, ja, vom Studium. Aha. Also ich habe die Diskussion gar nicht mitbekommen. Aber was soll das heißen? Also dass in Griechenland die Kriminalität sehr hoch ist. Wir haben einfach generell darüber geredet, wie es aussieht, wenn ein Sozial- oder Wirtschaftssystem kollabiert. Und es gab ja aus der Vergangenheit einige Beispiele. Bestes Beispiel Jugoslawien zum Beispiel oder vor 10 Jahren Argentinien. Und jetzt aktuell geschieht es ja auch in Griechenland. Und ich habe auf einem Blog, einen griechischen Blog, genau dazu auch die Zahlen gefunden, die von der griechischen Polizei bekannt gegeben wurden, dass halt eben in dem Zusammenhang, seitdem die ganze Wirtschaftskrise ist, dass da auch die Kriminalität selbstverständlich nach oben gegangen ist. vor allem die Wirtschaftskriminalität, allerdings nicht in großer Form, auch mit leider auch in kleiner Form, also Diebstähle und sowas, ja. Und genau, und das Ganze ist mittlerweile also in den kleinen Dörfern eingetragen, wo sonst die Leute noch nicht mal die Türen abgeschlossen haben. Die gucken jetzt, dass immer jemand zu Hause ist, weil kann sein, dass eingebrochen wird. Genau. Ich hab eine Bekannte, die ist letztes Jahr aus Spanien, ist die quasi geflüchtet. Die hatte bis dato, hat sie, ich glaube, 30 Jahre in Spanien gelebt, hatte dort einen Acker, ein Feld, auf dem sie Wassermelonen und noch ein paar andere Sachen angebaut hat und konnte gut davon leben. Die war zwar nicht reich, aber sie konnte gut davon leben und hat letztes Jahr quasi alles in Panik verkauft, weil es ging nichts mehr und es ging sogar so weit, dass da bei ihr, ich weiß nicht genau, wo sie war, das war irgendwo nordwestlich von Madrid, also mitten im Nirgendwo, dass sogar bei ihr auf dem Lande am Ort es Prostitution von jungen Frauen gab, von Studentinnen, weil die einfach keine andere Möglichkeit mehr sahen, an Geld zu kommen. Oh, Raphael, das ist ganz, das war immer so. Weißt du, wenn ich zwei Kinder zu Hause habe, die Hunger haben, die einen dicken Bauch kriegen vom Hunger, nicht vom viel Essen, ja? Dann warte ich mal und ich gucke und sobald der es hat, sich rumdreht, dann schmeiße ich mir den Stein. Ja, genau. Wie gesagt, die lebte in Spanien 30 Jahre und sie kannte das alles gut. Die war nie irgendwie reich und das reichte alles aus, um ein halbwegs gutes Leben zu haben und Kinder hatte sie auch nicht. Und letztes Jahr hat sie tatsächlich beschlossen, alles hinter sich zu lassen und bloß weg da, weil es so schlimm war. Ja, das ist ganz, ganz schlimme Sache. Okay, also das wollte ich nur dem Fotis mal nebenbei gesagt haben. Aber ja. Fotis, wenn du dich nicht dran erinnerst, macht auch nichts. Doch, jetzt wo du davon erzählt hast, fiel es mir wieder ein. Ja, du weißt ja, ne? Silber und Gold und alles andere. Naja, ich hoffe nur nicht, dass die Leute sich wieder echauffieren, wenn ich mal eine realistische Analyse abgebe. Die also Leute verstehen manchmal nicht, die Analyse mit Meinung auseinanderzuhalten. Ich fand, also allein schon als du Gutmenschen sagtest, wusste ich ganz genau, da werden mindestens ein halbes Dutzend linker Tischkanten zerbissen. Warte, Galli nicht da, Foti. Galli nicht da. Ich bin mal draußen. Alles klar. So, da bin ich wieder. War der Foti hier? Ich sehe gerade, der hat Hallo geschrieben. Naja. Ja, war hier. Ich reg mich gerade wieder ab. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und werdet mal schön ruhig und dann sehen wir weiter. Volker, ganz ehrlich, ich wünsche dir, dass du ein bisschen Einsicht entwickelst. Verdammt noch eins. Verstehst du es denn nicht? Ich appelliere jetzt wirklich noch ein allerletztes Mal an dich. Versuch doch zu verstehen, dass wir keine Querulanten sind. So, und dieses ganze Feedback, das du von unendlich vielen Leuten bekommst, muss doch irgendwann bei dir ankommen, dass du dein Verhalten mal ein bisschen modifizierst. Das kann doch nicht so schwer sein. Lass das mal alles in Ruhe angehen und wir werden sehen, es wird schon vernünftig enden, gehe ich von aus. Ja. Wenn ich abgehauen bin, dann ist es vernünftig geendet. Ja, dann wünsche ich allseits eine gute Nacht.